Deutschlandfunk, Medias Res. Ist schon komisch, da gibt es bestimmte Kreise, meist eher rechts von der Mitte und meist ohne größeres Interesse an Fakten, die werfen vielen Medien immer wieder gern vor, sie seien nicht nur staatsnah, sondern existierten eigentlich nur, um den Staat zu stützen und seine Vertreterinnen und Vertreter nur bloß nicht zu kritisieren. Auf der anderen Seite gibt es aber, nicht nur in den USA und der Türkei und in Ungarn, auch Politikerinnen und Politiker, die die Unabhängigkeit und die Faktenorientierung von Medien immer offener in Frage stellen, weil sie diese Medien offenbar als gar nicht so staatsnah und handsam wahrnehmen. Sabine Winkler über Tübingen, seinen grünen Oberbürgermeister und das Schwäbische Tagblatt. Es geht um einen Streit. In der einen Ecke steht der Oberbürgermeister Boris Palmer und in der anderen Ecke das Schwäbische Tagblatt. Worum es geht? Um den richtigen Umgang mit Geflüchteten. Konkret um einen speziellen Fall. Juli 2017. Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium veröffentlichen in einer Pressemitteilung: mutmaßlicher Vergewaltiger in Untersuchungshaft Tübingen. Anfang März hatte eine Frau bei der Polizei Anzeige erstattet. Sie sei in einer Asylunterkunft von einem dunkelhäutigen Mann vergewaltigt worden. Keine 20 Minuten später postet Boris Palmer auf Facebook: Vergewaltiger aus Gambia gefasst. Tübingen war eine der Städte, in denen Frauen sich ohne Angst frei bewegen konnten. Einen Tag später fügte er hinzu: Nach meiner Meinung hätte schon der erste Bericht gereicht, um DNA-Proben aller schwarzen Asylbewerber in der Stadt zu nehmen. Das wären keine 100 Personen gewesen. Das Schwäbische Tagblatt greift die Aussage auf und lässt einen Rechtswissenschaftler erklären, wann ein solcher Massentest möglich wäre. Palmer fühlt sich falsch verstanden. Liebes Tagblatt, heute behauptest du, ich hätte mich dafür ausgesprochen, ganze Bevölkerungsgruppen ohne jeden konkreten Tatverdacht zum DNA-Test zu zwingen. Das ist nachweisbar falsch. Mitte Juli. Das Tagblatt scannt Palmers gesamte Facebook-Kommunikation und legt folgende Aussage von Palmer auf die Waagschale. 300.000 Personen, denen könnte man zum Beispiel Speichelproben abnehmen, solange sie nicht anerkannt sind. Es folgt ein Hin und Her auf Facebook und in der Zeitung. Später klagt Palmer, das Sicherheitsgefühl von Frauen in Tübingen habe sich seit dem Zuzug Geflüchteter verändert. Schwäbisches Tagblatt: Palmer sollte keine Ängste schüren. Boris Palmer: Das Tagblatt sollte Ängste nicht kleinreden. Dass ein Oberbürgermeister und das lokale Medium sich zanken, ist nicht neu. Was aber neu ist, die Diskussion springt zwischen den Aussagen auf Facebook und in Zeitungsberichten. Für Palmer geht das nicht ohne Probleme. Aus meiner Sicht entsteht das Problem in dem Moment, in dem der Transfer von der Facebook-Welt durch ein aus dem Sinn herausgezogenes Zitat in die Welt der gedruckten Zeitung passiert. Gernot Stegert ist der Redaktionsleiter des Schwäbischen Tagblatts. Es ist völlig richtig, und so haben wir es auch berichtet, er wollte einen Test für alle, aber nicht anlasslos, sondern nur bei einem bestimmten Anlass. Dass wir geschrieben hätten, dass er das für ganz Deutschland wollte, haben wir nicht. Das ist seine Auslegung von unseren Äußerungen. Für uns war der Kontext ja auf Tübingen bezogen. Palmer ist auf Facebook ein eigenes Medium. Und dessen ist er sich bewusst. Er weiß, was er posten muss, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er ist Medienprofi und er weiß genau, wie man manchmal so ein klein bisschen über die Grenze hinaus formuliert, um eben bundesweit Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann muss er auch wissen, wie etwas aufgenommen wird. Bin froh, dass er Klartext redet, aber dennoch hat er die Verantwortung für seine Äußerungen. Knapp einen Monat werfen sich beide Parteien die Bälle an den Kopf. Mein Vorschlag wäre zurück zur Sache. Aus Sicht der Redaktion ist man jedoch bei der Sache. Die Diskussion ist verhakt. In einem Punkt sind sich die Parteien jedoch einig. Man wolle an Fakten arbeiten. In der Diskussion führt Palmer jedoch immer wieder Beispiele mit subjektiven Eindrücken von Bürgern an. Eine Immunisierungsstrategie, wie Stegert findet. Worum es uns geht, deswegen finde ich die Argumentationsschiene von ihm zu sagen, ja, man muss Realitäten benennen dürfen, etwas schräg, das vorsichtig auszudrücken und auch eine Strategie, sich selbst wieder zu immunisieren gegen Kritik. Palmers Facebook-Account hat inzwischen knapp 37.000 Abonnenten. Das Schwäbische Tagblatt hat eine Auflage von 38.000 Exemplaren. Fragt sich, was daraus zu lernen ist, wenn sich Politiker und Medien im Kampf um die Deutungshoheit gegenseitig angehen. Palmer profitiert sicherlich davon, sich direkt und unmittelbar gegen die Aussagen der Medien zu wehren. Das bringt ihm Aufmerksamkeit. Aus Sicht der Redaktion will man sich künftig im Streit reduzieren und nur die Beiträge angehen, in denen die Arbeit der Zeitung aufgegriffen wird. Man kriegt aber schon bestimmte Mechanismen mit, die man auch für sich nutzen kann. So Mechanismen sind, dass ein gewisser Grad an Emotionalisierung auf Facebook erstmal Aufmerksamkeit erzeugt, durchaus auch im positiven Sinn. Wenn jeder nur ganz sachlich ausgewogen schreibt, dann wird das kaum einer lesen. Sabine Winkler berichtete aus Tübingen.